und deine Briefe durchlaschen machen, in der Ferne durchtragen, ihre Briefe, auch Hornepost kleben, an die gleichen Orten, so schien es, gab es Adepten, an die gleichen Stellen gab es, es schienet eine Animadversion, aber ihre Teste waren zwar dann wahr, aber sie hatten keine Wunsch, Rastlage zu entdehlen, obwohl niemand gefragt hatte, auch keine bestimmten Empfang. Ihre Briefe bildeten auch eine Rede, sie hatten klare Vorstellungen, die von Satz zu Satz badierten und auf der Grundlage von Metaphern Konsistenz suchen. Dass sie von Sprechen zu Sprechen migrieren, dass sie von Waschen zu Waschen migrieren, dass sie von Kultur zu Kultur migrieren, dass sie von Nachricht zu Nachricht migrieren. In der Ferne durchtragen ihre Briefe auch ohne Postkrieg, an den gleichen Orten, so schien es, gab es Adepten, an den gleichen Stellen gab es entscheidend eine Animadversion. Was unklar ist, wenn die Animadversion auf den Brief, auf den Diskurs oder die eventuell mit der Rückwirkung empfiehlt. In der Ferne durchdringen ihre Briefe, auch ohne Postskript, einen viel weniger spezifischen Empfang. Die Kavalier.